Briefwechsel zwischen Schiller und Humboldt. 4. Auleben, den 14. Januar 1793. Verzeihen Sie, mein teuerster Freund, dass ich Ihnen auf Ihr letztes Briefchen noch nicht antwortete, aber Wolf aus Halle, der mich auf einige Tage besuchte, verhinderte mich daran. Es tut mir leid, dass Göschen meine Abhandlung nicht in Verlag nehmen kann. Ich hätte sie vorzüglich, damit sie unter Ihren Augen gedruckt werden könnte, bei weitem lieber ihm als einem anderen gegeben, und außerdem ist es mir unangenehm, dass Sie, lieber Freund, jetzt noch mehr Schreiberei darum haben. Indes ist mir ein anderer Weg eingefallen, über den ich mir Ihre Meinung erbitte, wenn, wie ich glaube, Göschen die wahre Ursache angegeben hat, so nähme er vielleicht das Werkchen in ein oder zwei Jahren, und mir wäre es lieb, wenn man so lange damit wartete. Ich habe schlechterdings keine Eile damit und gewänne vielmehr dadurch Zeit zu einer Umarbeitung einzelner Abschnitte, die ich zum Teil für notwendig halte, an die ich aber jetzt, da ich mir einmal für die nächsten Monate ganz andere Beschäftigungen gewählt habe, nicht kommen würde. Der Gegenstand selbst ist von allem Bezug auf momentane Zeitumstände frei, und so dächte ich, gewinnen sowohl die Leser als die Ideen selbst, für die sie sich zu interessieren scheinen. Für den Abdruck in der Thalia und das übersandte Exemplar sage ich Ihnen meinen herzlichsten Dank. Caroline forderte in ihrem Namen noch anderes Manuskript von mir, aber es muß wohl ein Missverständnis sein, Sie haben ja das Ganze. Aus dem jetzt Abgedruckten kann ich nicht recht sehen, teurer Freund, wie weit Sie noch drucken wollen. Lassen Sie es mich doch wissen, und haben Sie die Güte, bei Ihrer Bestimmung auch darauf Rücksicht zu nehmen, ob nicht, wenn noch viel mehr abgedruckt wurde, dies dem künftigen Verkauf des Ganzen nachteilig sein könnte. Wenn Sie meinem Plan, den Druck aufzuschieben, Beifall geben und das in der Thalia angefangene vollendet haben, schicken Sie mir wohl mein Manuskript zurück. Einige Änderungen habe ich in der Thalia mit innigem Vergnügen bemerkt und werde gewiss diesen Winken künftig folgen. Sollte es Ihnen an Zeit mangeln, mir selbst hierauf zu antworten, so haben Sie wohl die Freundschaft Carolinen darum zu bitten. Caroline und ich umarmen Sie drei herzlich. Ewig Ihr H.